Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. '68 in Jazz, vor 50 Jahren Wendepunkte und Neubeginn. Noch bis 6 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Karl Liebegaus und das hier ist Filmmusik von Serge Gainsbourg aus dem Jahr 1968. Upon the dry weeds, cast it upon the enclosed lamentables. They are ready now for the fire. Cast it upon them without warning, that they may burn eternally with the living fury of the spirit fire. Cast the fire upon the dry weeds. There is no time to tell them why. They must walk the bridge of the cosmic age. They must walk the bridge of the cosmic age. They must walk the bridge, the bridge of the living words of life. Cast the fire upon the dry weeds. Cast it upon the enclosed lamentables. This is the spirit hour. Our fire. They must walk the bridge. They must walk the bridge. They must walk the bridge. They must walk the bridge! They must walk the bridge! Sun Ra and his Outer Space Orchestra mit The Bridge. Als die ersten Phonographen in Indien eintrafen, war es sehr schwierig, große einheimische Musiker zu überzeugen, Plattenaufnahmen zu machen. Denn sie hatten das Gefühl, wenn ihre Musik aufgenommen und verkauft wurde, dass sie dann ihr Publikum in den Konzerten verlieren würde. Es kursierte auch der Aberglaube, dass man als Künstler dadurch seine Seele beraubt wurde, verraten und verkauft. Die sogenannten Indo-Jazz-Fusions von 1968 entsprangen der Zusammenarbeit zwischen dem indischen Geiger John Mayer und dem britischen Altsaxophonisten Joe Harriet, der aus der Karibik stammte. Zwei Jahre zuvor erschien ihr Album Indo-Jazz Suite, das außerhalb Großbritanniens wenig Beachtung fand. Hazrat Inayat Khan war ein indischer Musiker und Sufi-Mystiker, der mithalf, südindische Musik und Mystik für Menschen im Westen begreifbar zu machen. Vor allem sein Buch The Mysticism of Sound wurde viel von Jazzmusikern gelesen. Thank you. In den 60er Jahren ergaben sich sehr schöne Situationen, erinnerte sich der Jazzpianist Paul Bley. Der Filmemacher Mike Snow aus Toronto lebte in einem Downtown-Loft in New York. Der Dichter Paul Haynes war jemand, den ich im Publikum entdeckte bei einer Charlie Mingus-Performance, bei der ich in den frühen 60ern beteiligt war. Und Paul Haynes und ich wurden Freunde. Er stellte mich dann einer Gruppe von Autoren vor, die die englische Sprache erkundeten und erforschten. Im Gegensatz zum normalen Mainstream-Prosa-Stil. Und es gab da für uns Analogien mit dem Free Jazz. Es wurde überhaupt sehr viel geredet und es war wunderbar, an Tischen zu sitzen mit Wein und Kerzen und 6, 7 oder 8 Stunden lang darüber zu sprechen, was die Implikationen waren dessen, was eben auf der Bühne passiert war, was passieren würde und wie es die anderen Künste affizieren würde, welche Art von Arbeit angegangen werden sollte. Hören wir hier Paul Bley mit Gary Peacock und Paul Motion, Bigfoot, 1968. Die Platte erschien dann 2 Jahre später beim ECM-Label in München. Eben schon erwähnte Sun Ra wollte nie ein Bandleader, ein Führer, ein Botschafter sein. Er verstand sich als Koordinator, jemand, der etwas gerade zu biegen versucht. I am ready and able, but not willing. Der Herr brachte mich hierhin gegen meinen Willen. Wie Duke Ellington war auch er ein Leader, der nicht erreicht hatte, wonach er gestrebt hatte. Sein eigenes Volk hatte ihn verstoßen und missachtet. Eine Mauer des Schweigens habe man um Sun Ra aufgebaut. Nie habe Sun Ra seine Musik korrekt gespielt gehört. Vielen Musikern hatte Sun Ra auf ihren Weg geholfen. Sun Ra hatte nie nach Erfolg gestrebt. Ich wollte nur sein, was ich bin. Und niemand in Amerika sollte mich daran hindern. Ich bin ein Versager gewesen, darin war ich erfolgreich. Das macht mich glücklich. Nie sprach Sun Ra vom Tod. Er sagte gegen Ende seines Lebens oft den Satz: Zuerst kommt der Ruhm, dann kommt die Schande. Malcolm X, Napoleon, Johanna von Orleans, Mike Tyson. Nehmt, wen ihr wollt. Diese Welt besteht aus missratenen Kindern. Sie verhalten sich wie verrückte Bären. Füttert sie mit Honig und sie tun alles, was ihr wollt. Eines der lesenswertesten Bücher über Musik aus dem letzten Jahrzehnt ist sicherlich The Rest is Noise von Alex Ross. Und im letzten Kapitel, in dem sich Alex Ross mit der Musik vom Bebop bis zum Rock und zur Ambient Music befasst, erwähnt er einen scharfkantigen Country Blues und der kommt von diesem Sänger und Gitarristen. Thank you. Captain, Captain, Captain, Captain. Before I drive old Sue and Bill. Captain, Captain, Captain. Before I drive old Sue and Bill. Lord, I walk this good road till my ankle swell. You know I'm so tired. This red rice and salmon, Lord, and these black-eyed peas. You know I'm so tired of red rice, salmon, and these black-eyed peas. Captain, these old hardtack biscuits, I declare these killing poor me. Ah, you go down yonder, yonder, and you tell that big head man. Ah, you go down yonder, down yonder, and you tell that big head man. Tell him I'm so tired of these black molasses. With that teddy bear standing on the cane. Well, down in Louisiana. Well, down yonder behind the sun. Well, down yonder in Louisiana. Well, down behind the sun. Seem like to me that's where all of my trouble first begun. Now some come here for 90, and some come here for 99. Lord, some here come for 90, some come here for 99. Lord, I come here to stay just as long as the sun shines. Now, Captain, Captain, I watch the night all that I can't see. Captain, Captain, Captain, watch the night all I can't see. Got a lifetime sentence here. Please, please be light on me. The Good Road Camp Blues von und mit Skip James aus seinem Album Devil Got My Woman, das 1968 herauskam. Nick Drake war gerade mal 26 Jahre alt, als er 1974 unter mysteriösen Umständen starb. Die drei LPs, die er zu Lebzeiten herausbrachte, hatten kaum Käufer gefunden. Nur einigen Musikern war er ein Begriff und erst Jahre später bildete sich ein Kult um ihn und seine Songs, der immer weitere Kreise zog, bis zu Brad Mehldau, der heute etliche Songs von Nick Drake im ständigen Repertoire hat. Ein Mythos des melancholischen Poeten rankt sich um diesen Nick Drake und manche erinnerte er an John Dowland oder an Lord Byron. Dabei wurde leicht vergessen, dass er psychisch krank war und in der Welt, wie sie sich ihm zeigte, einfach nicht leben und nicht überleben konnte. Sein Freund, der Gitarrist John Martin, sagte einmal, Nick war extrem geheimtuerisch, was sein Gitarrenspiel betraf. Ich meinte zu erkennen, dass er viele Sekundenintervalle verwendete, seine Gitarre sehr seltsam stimmte, mit vielen verminderten Akkorden. Er hatte schöne, lange Hände und ich denke noch immer daran, wie toll es aussah, wenn er mit den Fingern über die Saiten glitt. 1968 brachte Nick Drake dem Produzenten Joe Boyd, den wir vor 5 Wochen hier in einer Radionacht Jazz ausführlich vorgestellt haben, erste Demoaufnahmen von seinen Songs. About the way this river flows. Einen Pool von interessanten Musikern aus unterschiedlichen Richtungen trommelte John Heisman für seine Band Colosseum zusammen. Leute aus Blues, Jazz, Rock und Klassik. Wir hörten das Stück Beware the Ides of March, Hüte dich vor den Iden des März, aus dem Colosseum-Album Those Who Are About to Die Salute You. Am 10. März 1968 war der Pianist Hampton Horse von der US-Westküste nach Paris gekommen und nahm dort sein Album Blues for Bud Powell, mit dem Bassisten Jimmy Wood und dem Drummer Art Taylor auf. Dangerous nannte er dieses Stück. Thank you. Sternzeit. 20. Januar. Der Stern, der nicht sterben will. Im September 2014 hat ein automatisches Suchprogramm mit einem Teleskop der Palomar-Sternwarte in Kalifornien eine Supernova im Großen Bären entdeckt. Jeden Tag flammen Dutzende solcher Sternexplosionen im Kosmos auf. Und daher erregte die Supernova mit der Bezeichnung IPTF-14HLS zunächst kein Aufsehen. Üblicherweise strahlen Supernova-Explosionen einige Wochen sehr hell und verlöschen im Laufe eines halben Jahres wieder. Doch dieses Objekt wurde erst schwächer und dann wieder heller. 2 Jahre lang haben die Forscher diese Supernova systematisch überwacht. Sie wurde 5-mal heller und wieder schwächer. Erst jetzt scheint die Helligkeit tatsächlich dauerhaft zurückzugehen. Doch niemand wagt Prognosen, wie sich dieses Objekt verhält. Denn schon auf Archivaufnahmen aus dem Jahre 1954 ist an derselben Stelle eine Explosion zu sehen. Binnen 60 Jahren ist diese Supernova also 2-mal explodiert und beim 2. Mal geradezu mit Schluck auf. Es gibt kein Modell, das dieses bizarre Verhalten erklärt. Womöglich handelt es sich um die Explosion eines äußerst massereichen Sterns, der rund 100-mal schwerer ist als die Sonne. Es könnte aber auch sein, dass bei dieser Supernova ein Neutronenstern mit äußerst starkem Magnetfeld entstanden ist. Künftige Beobachtungen sollen klären, was sich dort in knapp 500 Millionen Lichtjahren Entfernung abspielt. Und so verfolgen die Astronomen weiter gespannt den merkwürdigen Stern im Großen Bären, der einfach nicht sterben will. Thank you. Brother Jack McDuff an der Hammond-Orgel und der Flötist war David Fathead Newman aus dem Orchester von Ray Charles. Das Stück hieß Double Barrel Soul und Sie hören die Radionacht Jazz im Deutschlandfunk. Der junge Serge Gainsbourg liebte sehr den swingenden Troubadour Charles Trenet, lernte Klavier und Gitarre spielen, verehrte Django Reinhardt und hat einmal gesagt, ich liebe die Nacht. Ja, ich bin ein Nachtvogel, immer schon gewesen. Denn ich war ja erst mal Pianist in Bars und Nachtclubs. Ich mochte sehr die Nacht. Immer fiel mir auf, dass ich im Dunkeln einfach besser durchblicke. Wenn man sich mal die Linie der großen Maler und Poeten ansieht, will man wirklich modern sein auf der Höhe seiner Zeit, dürfte man eigentlich nur noch atonale Musik machen, mit freien Versen. Aber erklären Sie das mal den Bauern im Korntal. Requiem pour un con, Requiem für einen Vollidioten. Les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, hein, semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes? Tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues. Je joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con. Thank you.